So, schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem leicht verspäteten dicken Engel. Es ist der 20.11.2017, 21 Uhr und 15 Minuten. Schön, dass ihr alle da seid und euch loseisen konntet von der Redaktionssitzung oder was ihr sonst so getan habt. Ja, auch wenn es heute natürlich aktuelle Themen zu besprechen gäbe, haben wir uns gedacht, wir bleiben einfach bei unserem geplanten Thema Europa Quo Vadis gemeinsam voran mit PESCO. Die Diskussion zum Thema, was machen wir, wenn es Neuwahlen gibt, die gibt es dann morgen ab 20 Uhr im Team Polgef. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Björn Semrau, unseren Themensprecher für Außen- und Sicherheitspolitik, der sich zum Thema PESCO selbstverständlich sehr schlau gemacht hat und uns jetzt ein bisschen was dazu erzählt. Hallo Björn. Hallo erstmal. Guten Tag allerseits oder guten Abend. Das Thema interessiert mich persönlich halt auch sehr, deswegen freue ich mich sehr, dass ich darüber ein bisschen referieren kann. Vielleicht schon mal vorneweg. Ich hoffe sehr, dass dieses Thema ein bisschen Diskussionen anregen kann, weil es sehr kontrovers werden kann. Ich hatte es persönlich auf meinem Facebook-Profil schon letztens eine sehr interessante Diskussion mit einem Piraten, der eher sehr, sehr pazifistisch orientiert ist. Und gerade bei diesem Thema kann man, wie ich finde, sehr schön die, sag ich mal, eher so die pazifistischen Ausrichtungen der Partei gegen die proeuropäischen Einstellungen so ein bisschen abwägen. Und da hoffe ich sehr, dass wir halt eine konstruktive Diskussion in Gang bekommen. Über PESCO bleibt erstmal Folgendes zu sagen. Was bedeutet das? Das ist ein englisches Kürzel und steht für Permanent Structured Cooperation und das meint ständige strukturierte Zusammenarbeit. Zum Hintergrund, diese wurde jetzt in einem Papier von 23 von 28, noch 28 EU-Staaten, ich sage jetzt mal vorsichtig, beschlossen. Also es ist eher so eine Absichtserklärung, es wird noch stärker ausdefiniert werden, was das alles bedeuten soll. Aber die haben jetzt gesagt, wir wollen das machen, wir gehen das jetzt an und wir ziehen das jetzt durch und bis Dezember wird jetzt darüber diskutiert, was sie genau machen wollen. In den Zeitungen und den Medien wurde immer gestanden, 23 Staaten gründen Militärunion in Europa. Und ungefähr so kann man das auch sehen. Die Politiker haben das alle mit großen Worten garniert, wie Paradigmenwechsel und Jahrhundertereignis und all sowas. Und tatsächlich bin ich eigentlich sogar der gleichen Meinung. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal. Denn die europäische, also eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik war eigentlich schon in die Gründungsdokumente der EU, der damaligen noch der Wirtschaftsunion, der Vorgänge der alten EG, eigentlich schon, das war da schon drin beinhaltet. Das war beabsichtigt worden, die schon in den 50er Jahren einzuführen. Das ist 1954 an Frankreich gescheitert, überraschenderweise. Und seit 60 Jahren warten wir sozusagen auf eine der wichtigen Säulen der europäischen Einigung. Die ist halt einfach ein bisschen vergessen worden. Dann mit den Briten war das sowieso nicht so richtig zu machen. Und jetzt kommt der Brexit und dann hat sich irgendwie Deutschland gedacht, der Weg ist frei und hat sich dann halt vor eineinhalb Jahren ungefähr mit Frankreich zusammengesetzt und hat das angestoßen. Dieses PESCO ist halt tatsächlich auch ein erster wirklich greifbarer Aspekt des Europas der zwei Geschwindigkeiten oder der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil jetzt gesagt wird, wir machen etwas, das nicht alle mitmachen müssen, aber jeder kann jederzeit einsteigen, wenn er das noch möchte. Diese 23 Staaten, das sind sozusagen alle EU-Staaten mit Ausnahme von Großbritannien selbstverständlich, Portugal, Irland und Malta und Dänemark. Und was gerade viele auch überrascht hat, ist, dass gerade die osteuropäischen Staaten sich dazu bereit erklärt haben, da mitzumachen. Wogleich, wenn man es sich im Detail anguckt, dann versteht man das sehr wohl. Und es ist auch tatsächlich ein Signal der osteuropäischen Länder, dass sie halt auch doch mitziehen wollen, aber es ist auch letzten Endes eine Kostenfrage, weil sie für sie letzten Endes nützlich ist. Was ist PESCO jetzt genau? PESCO ist eine Zwischenform, ein Zwischenschritt hin zu einer gemeinsamen europäischen Armee. Seit 2007 gibt es ja schon diese europäischen Battlegroups, die mit viel Tamtam gegründet worden sind und seitdem eigentlich noch nicht wirklich benutzt worden sind, nicht mal als man sie in Mali hätte einsetzen können. Die fristen derzeit noch ein bisschen ein Schattendasein und auch das hofft man jetzt ein bisschen damit anschieben zu können. Aber primär ist PESCO eine Idee, um Synergien zu erzeugen, um Synergieeffekte zu verstärken. Und zwar möchte man die europäischen Rüstungskapazitäten, Verteidigungssicherheitskapazitäten zusammenlegen. Dass halt nicht jedes Land halt seine nationalen Alleingänge macht, sondern das Ganze sinnvoller aufstellen. Ich finde das am beeindruckendsten kann man das halt darstellen mit einem Beispiel mit Zahlen. Und zwar wenn man ganz Europa, also die gesamte Europäische Union nimmt, hat die gesamte Europäische Union ungefähr einen Verteidigungshaushalt der Hälfte des amerikanischen, also des US-amerikanischen Militärhaushaltes entspricht. Allerdings ist die Effizienz eine ganz andere. Wir stecken zwar halb so viel Geld in unser Militär, aber aufgrund der nationalen Unterschiedlichkeiten und dass wir viel parallel arbeiten und das sich nicht wirklich ergänzt, kriegen wir sozusagen nur ein Zehntel oder bis maximal 15% so viel Effizienz raus wie die USA. Also da ist ein großer Unterschied, gerade bei der Effizienz. Und das hofft man mit diesem Projekt anzugehen. Also denkt man sich, gut, wir können halt irgendwie Bestellungen irgendwie miteinander absprechen, wir können Logistikzentren ausbauen, wir können irgendwie unsere Ausbildungsmissionen zusammenlegen, all sowas. Im Rahmen dieses Vertrages wird außerdem jedes Land, das daran teilnimmt, verpflichtet sich innerhalb dieses Vertrages, einige Bedingungen zu erfüllen. Eine davon ist zum Beispiel, dass der Verteidigungsetat der nationale Verteidigungsetat ständig steigt. Und mit Hinblick auf diese 2%-Marke, die eigentlich von der NATO vorgegeben worden ist. Und das ist tatsächlich etwas, das Donald Trump sich ans Revier heften darf, so sehr mich das persönlich auch stört, dass er damit fast einen Erfolg verbuchen kann. Das geht tatsächlich auf, ein bisschen zumindest, auf Donald Trump zurück, der halt ja sagt, hier, die NATO kann nicht mehr alles alleine machen und vor allem wir bezahlen irgendwie das meiste in die NATO und ihr profitiert davon. Das geht so nicht. Und die Europäer haben gesagt, na gut, und das ist der eigentliche Paradigmenwechsel. Wenn wir uns jetzt nicht mehr auf die USA blind verlassen können, wie wir es jetzt die letzten 60 Jahre gemacht haben, dann müssen wir jetzt halt selbst was tun und schieben das Projekt an. Das ist natürlich gerade in Zeiten der EU-Krise Balsam auf die Seelen von EU-Freunden, dass die EU mal wieder was zusammen macht. Es wird also von diesen 23 Ländern ein Verteidigungsfonds gegründet, in den erstmal so 5 Milliarden Euro eingezahlt werden sollen und damit sollen dann gemeinschaftliche Projekte angestoßen werden. Welche genau das sind, das wird erst bis Mitte Dezember, wenn ich richtig informiert bin, abgestimmt werden. Es gibt unglaublich viele Vorschläge. Es haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, 15 europäische Nationen haben bis zu 47 Vorschläge gemacht, was das alles sein können. 10 davon sollen ausgesucht werden. Die Bundesrepublik Deutschland hat zum Beispiel ein gemeinsames Sanitätskorps vorgeschlagen, was ich eigentlich für eine sehr schöne Sache halte. Grundsätzlich geht es halt aber auch, wie gesagt, um die Ausbildungsmission in zum Beispiel in Afrika und generell sehr stark ist der Fokus auf die Sicherheitspolitik dabei. Grundsätzlich wird halt gesagt, dass es das PESCO-Projekt nicht zu Doppelstrukturen mit der NATO führen soll. Das soll sich eher miteinander ergänzen. Zumindest sind das die Lippenbekenntnisse, die man jetzt halt die ganze Zeit hört. Wie das effektiv aussehen wird, muss man dann sehen. Grundsätzlich ist es ja auch erstmal ein Projekt. Und wie effektiv das dann am Ende sein wird, kann man halt nur daran sehen, was am Ende dabei rauskommt. Man kann da durchaus kritische Anmerkungen anbringen, und zwar zum Beispiel gibt es ja schon bereits gemeinsame Projekte, nicht nur die Battlegroups, die bisher noch nicht sonderlich nützlich sind, sondern auch gemeinsame Bestellungen von Militärprojekten, wie halt der Militärtransporter und einige andere Sachen, also militärisches Equipment. Und tatsächlich sind diese Projekte explizit dafür bekannt, dass sie halt unwahrscheinlich viel teurer geworden sind als geplant. Demzufolge hat dieser Aspekt von PESCO eher ein Geschmäckle. Grundsätzlich bleibt zu sagen, dass es unter dem Aspekt tatsächlich ein Paradigmenwechsel darstellt, weil die EU letzten Endes im Schatten eines nuklearen Schutzschirms der USA halt sich eigentlich, ohne sich sonderlich um ihr eigenes Militär zu kümmern, halt einfach prosperieren konnte. Man hat natürlich Staaten wie Großbritannien oder Frankreich, die eine stolze Militärtradition haben und demzufolge auch hohe Verteidigungsausgaben und ein starkes Militär, aber es gibt halt einfach Länder, die das halt nicht haben. Und gerade jetzt mit der Osterweiterung der EU ist es halt so, dass in Länder, die halt ein relativ starkes Sicherheitsinteresse, gerade mit Hinblick auf Russland haben, und demzufolge haben die auch ein natürliches Interesse, sich sehr klar zur NATO zu bekennen, sich sehr klar zur EU zu bekennen und sich dann halt eben auch in diesem Bereich zu beteiligen und zu sagen, ihr helft uns, dass wir unser Militär stärken können und außerdem stehen wir dann zusammen und dann wissen wir, dass wenn die Russen kommen, sozusagen, vereinfacht gesagt, dann hilft die EU uns, weil wir halt eine gemeinsame Armee in Anführungszeichen haben. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen idealisiert und vereinfacht gesagt, aber ungefähr so funktioniert das halt gerade für die osteuropäischen Länder. Und ja, das ist so ein bisschen grob der Rahmen von PESCO. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts von meinen Notizen vergessen. Grundsätzlich ist es ja noch kein eigenes, wirkliches europäisches Militär, keine gemeinsame europäische Armee. Aber es ist ein großer Schritt in die Richtung. Es ist letzten Endes wirklich diese dritte Säule, die halt die EU eigentlich mal ursprünglich geplant hatte und jetzt sozusagen nach 60 Jahren nachzieht. Und unter dem Aspekt finde ich das eigentlich einen guten Schritt. Es ist halt tatsächlich ein Schritt ein bisschen weg vom transatlantischen Bündnis. Es kann auch psychologisch einfach so ein bisschen mehr das Wir-Gefühl in Europa stärken, die europäische Identität stärken. Das ist das, was man als Hoffnung damit verbinden kann. Gleichzeitig kann man natürlich kritisieren, dass diese Projekte gerade in Afrika letzten Endes dazu eingesetzt werden, um lokale Regime militärisch zu stärken, die dafür letzten Endes ausgebildet und bezahlt werden, um uns die Flüchtlinge vom Hals zu halten. Das ist genau das, was passieren wird letzten Endes. Das ist das, was in Mali passiert. Das ist das, was im Norden von der Maghreb-Zone passiert letzten Endes. Also es hat alles zwei Seiten, aber ich persönlich denke, das ist ein guter und ein richtiger Weg und tatsächlich erfüllt man sozusagen damit ein bisschen die Forderung von Donald Trump, ob man das möchte oder nicht, und signalisiert, wir sind bereit, unseren Teil der Verantwortung zu übernehmen und etwas zu verändern. So, das ist so eine grobe Übersicht über das Thema. Ich denke, ich habe das Wichtigste erwähnt und ich hoffe, dass ich jetzt von euch ein paar kritische Fragen bekomme und wir in eine wunderbare Diskussion darüber einsteigen können, wie eigentlich die Piraten dazu stehen. Auf der einen Seite sind wir proeuropäisch und wir haben Vorstellungen, dass die EU natürlich irgendwie bürgernäher werden muss, dass sie demokratischer werden muss, klar. Aber zählt dazu auch gemeinsames Militär? Ist das, was wir uns darunter vorstellen? Und wenn ihr noch was genauer wissen wollt, könnt ihr mir gerne Fragen hinwerfen. Und ansonsten hoffe ich auf Fragen und eine Diskussion. Dankeschön. Ja, ich danke erstmal dir. Bevor ich jetzt mal ans Mikro gehe und die Leute, die da schon mit den Füßen scharren, dran nehme. Hier ist eine Frage im Pad, da kriege ich gerade rote Ohren, nämlich, wie ist das Ergebnis der Umfrage ausgefallen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mit den Ereignissen des heutigen Tages mir das Nachfragen wegen der Umfrageergebnisse echt entfallen ist. Ich weiß es nicht, wird nachgeliefert, es tut mir sehr leid. So, dann habe ich jetzt am Mikrofon erstmal Enter-Taste und dann den Benjamin. Ich habe tatsächlich einen ganzen Sack voller Fragen, deshalb würde ich erstmal den Be Wild vorlassen. Ja, meine Güte, du kannst auch erstmal deine erste Frage stellen und dann nehmen wir den Beweis dran und wenn dann nicht noch jemand ans Mikro kommt, dann kannst du ja weiterfragen. Okay, fange ich erstmal an. Ich habe mal was gehört, die EU sei von vornherein eine Verteidigungsunion auch, unter anderem. Was bedeutet, oder ein Militärbündnis, sagen wir so, was schlicht bedeutet, wenn ein EU-Land angegriffen wird, hat der betreffende Krieg mit allen EU-Ländern. Ist das so? Tatsächlich nicht. Also es war geplant worden, dass die EU halt sich, also ein gemeinsames Militär aufbaut, was ursprünglich die Idee war halt, dass man Deutschland die Rüstung von Deutschland kontrolliert, wie halt mit dieser Montanunion und die Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das war ja eigentlich gedacht, dass Deutschland halt nicht nochmal auf die Idee kommen kann, anzufangen zu rüsten, sondern dass halt mit diesem Projekt halt das mitbekommt. Und unter dem Aspekt war halt auch diese gemeinsame europäische Verteidigungspolitik geplant, dass man halt eine gemeinsame Armee macht, damit Deutschland nicht wieder auf die Idee kommt, die anderen zu überfallen. Allerdings ist das dann, wie gesagt, relativ überraschend am Veto von Frankreich gescheitert. Und dann ist diese Säule halt brach liegen geblieben und wurde nie wieder so richtig aufgegriffen. Und spätestens mit dem Beitritt von Großbritannien, die ja eine sehr stolze nationale Militärtradition haben, war der Kuchen eh gegessen. Und letzten Endes hat man dann gesagt, ja gut, wir haben halt die NATO und die NATO ist halt das Militärbündnis und dann brauchen wir den ganzen Quatsch eigentlich auch gar nicht. Das ist tatsächlich auch eine wichtige Gefahr, weil letzten Endes soll halt PESCO Geld sparen. Es geht um gemeinsame Logistik, gemeinsame Bestellungen und ähnliches Zeug und soll halt nicht zur Konkurrenz zur NATO aufgebaut werden. Man hat die halt schon. Man braucht nicht zwei Kommandostäbe und den ganzen Unsinn. Und deswegen muss man sich da ganz vorsichtig ranwagen. Aber nein, so wie du es eben beschrieben hast, ist es nicht und war es auch nicht. Es ist halt einfach niemals zustande gekommen. Was genau ist das dann jetzt? Geht es da einfach nur darum, dass gemeinsam Projekte, beispielsweise jetzt dieser Airbus A400, wäre dann jedes EU-Land gezwungen, europäisch zu kaufen, weil Polen beispielsweise kauft ja ganz gerne bei den Amerikanern ein. Ich verstehe noch nicht ganz, was genau das jetzt bewirken soll oder was sich da jetzt ändert. Also es soll sich halt ändern, dass die Europäer halt gesehen haben, dass ihre Militärs teilweise dieselben Sachen benutzen, weil sie halt jeweils eigenmächtig, sage ich mal, bei Airbus bestellen. Und dann könnte sich halt sagen, hier, das können wir doch zusammen machen. Wir können Produktionen zusammenlegen. Wir können aber vor allem Logistik zusammenlegen. Also, dass man halt sagt, man hat ein Logistikzentrum, das ist halt nicht mehr, was ist in Kassel oder so, und das versorgt halt dann die umstehenden Lager der Bundeswehr, sondern man macht es halt irgendwie etwas weiter westlich und dann versorgt man halt eine ganze Region von verschiedenen Staaten und sagt halt, dann spart sich halt dadurch einfach Bürokratie, man spart sich Geld, man spart sich man spart sich letzten Endes halt diese ganze Struktur davon oder einen Teil davon zumindest. Und ich glaube tatsächlich, dass das Polen 2000, lass mich lügen, wann war das? Schon ein paar Jahre her, 2008, bei den USA, das war noch unter George W. Bush, eben die F-16 bestellt hat und Abrams-Panzer und so. Das ist der EU ganz schön auf den Sack gegangen. Und ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen die Idee ist, die Leute halt auch zukünftig innereuropäisch einkaufen zu lassen. Weil das ist in Europa leider gang und gäbe, dass man halt sagt, ja gut, wir müssen ja auch unsere Arbeitsplätze erhalten, also kauft bei Europäern, Freunde. Und ich denke, das soll das Ganze auch sozusagen als netter Nebeneffekt auch mit stärken. Jo, dankeschön. Dann wären wir mal bei Benjamin. Ganz kurz zu der Sache, die gerade eben besprochen wurde, bezüglich Militärbündnis EU-Ebene. Artikel 42 EU-Vertrag spricht ganz eindeutig von einer Beistandsverpflichtung, die aber de facto halt bisher völlig uninteressant war, weil das Gebiet nahezu deckungsgleich mit dem der NATO auf europäischem Boden zumindest war. Also so ganz korrekt ist das nicht, dass es da auch bisher nichts gab. Die andere Sache ist, ja, jetzt keine Frage, sondern vielmehr eigentlich so eine Einschätzung, weil es geht ja eben darum, wie stehen wir dazu etc. Und ich denke, da sollte die Basis erst einmal der philosophische Ansatz bzw. der anschauliche Ansatz sein, Pro-europäisch und pazifistisch schließt sich meines Erachtens nach jetzt nicht zwingend aus, auch wenn bei mir persönlich jetzt erst nochmal das Pro-europäische überwiegt. Sicher, zu einem starken Bündnis auf egal welcher Ebene gehört es auch, solange es Militär gibt, dazu, dass das Militär ebenfalls gemeinsam organisiert ist. Nur, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass wir gerade in der aktuellen Situation, ich meine, das Thema, das wird jetzt ganz heiß wieder seit ungefähr 7, 8 Jahren diskutiert. In der Zeit sind ja viele verschiedene Sachen passiert, unter anderem eben jetzt die Flüchtlingskrise, wo sich Europa nun wirklich nicht unbedingt mit Lorbeeren bedeckt hat, dass wir in solchen Zeiten uns ausgerechnet da mal als kleinsten gemeinsamen Nenner aufs Militär einigen können. Das finde ich, ist das Eigentliche, was man mal diskutieren sollte. Nicht die Frage, brauchen wir sowas oder ist das gut, sondern ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, eine gemeinsame Armee zu gründen? Natürlich die Tatsache, dass mit Donald Trump da eine schwer kalkulierbare Person am Knöpfchen der größten Bombenansammlung der Welt sitzt, spielt er natürlich auch noch eine Rolle mit. Aus der Warte gesehen ist es mit einer gemeinsamen europäischen Union, mit einer gemeinsamen europäischen Armee das Sinnvollste, was man tun kann. Aber ja, ist eben die Frage, ist es das, was die Welt jetzt im Moment unbedingt braucht? Ist es das Wichtigste, was wir brauchen? Darüber sollten wir, glaube ich, vorrangig reden. Das ist in der Tat ein relativ wichtiger Aspekt. Also gerade die Piraten haben ja eine sehr starke der Menschenwürde zugewandte Philosophie. Das ist ja eine Sache, die ich so sehr an ihnen schätze. Aber tatsächlich bin ich auch ein Apologet, möchte ich nicht sagen, das ist zu stark das Wort, aber ein Verbreiter der Aspekte der Geopolitik, also der internationalen Politik. Internationale Politik kümmert sich um Menschen nicht. Oder oftmals nicht. Das ist ja ein Ansatz, den ich wiederum bei den Vereinten Nationen sehr schätze. Die ja natürlich ein bisschen das Problem haben, dass sie damit selten Gehör finden, wenn es halt um Machtverteilung geht. Und genau hier prallen, also beim Thema Flüchtlingskrise und EU, prallen halt eben Machtinteressen und menschliche Interessen aneinander. Wenn man sich anguckt im Detail, wie Europa sich versucht, vor Flüchtlingen zu schützen, ist man ganz schnell, und das weiß jeder, der halt Zeitungen liest, in einem Gebiet von wirklich unmenschlichen Entscheidungen. Alles, was Frontex im Mittelmeer macht, kann man sehr, sehr kritisch sehen. Aber das ist noch viel schlimmer, wenn man halt sich anguckt, was die Europäische Union für Verträge macht im Norden Afrikas, um halt, oder mit welchen Regimen da teilweise zusammengearbeitet wird. Dazu zählt ja auch das, bevor es gestürzt ist, 2011, das Gaddafi-Regime in Libyen. Das alles dient dazu, um letzten Endes Europa vor Flüchtlingen zu schützen. Und da hat das die Menschen alles nicht interessiert, weil das Problem nicht da war. Und jetzt ist das Problem da, weil halt 2011 Libyen also zusammengebrochen ist, Gaddafi fortgefegt wurde und auf einmal gab es ein Loch. Und da sind Flüchtlinge durchgeströmt. Und auf einmal war das Problem präsent, sowohl im Sinne von der menschlichen Tragödie her, dass man sagt, oh Gott, die Menschen, die da im Mittelmeer trinken, und auf der anderen Seite halt die politische Ebene, die sich halt darum gar nicht kümmern darf, sondern sagen muss, wie schützen wir uns davor? Und das ist ein Gegensatz, den man nicht so schnell gelöst kriegt. Weil teilweise ist die Aufgabe der Politik, für die Sicherheit und der Menschen zu sorgen. Das kann man auch mit der Verteilung von Flüchtlingen machen. Aber da hat sich dann der Osten quergestellt und damit kommen wir jetzt zu PESCO zurück. Der Osten macht hier bei der Militärunion auch deswegen mit, weil sie gerade ja bei der Flüchtlingskrise sich quergestellt hat. Aber die osteuropäischen Länder brauchen die EU dringend aus sicherheitspolitischen Überlegungen. Die Russen sind, also ich glaube zwar niemals daran, dass in der nächsten Zeit ein Krieg mit den Russen wahrscheinlich ist, weil die brauchen uns als Kunden und nicht als Territorium. Aber die Polen und diese ganzen ex-sowjetischen Länder haben einen ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis, um vor Russland geschützt zu werden. Und dafür brauchen sie die EU. Und weil sie halt jetzt sicher bei den Flüchtlingen absolut querstellen, sagen sie, na gut, dann machen wir bei der Militärunion mit. Das nützt uns ja auch. Also es ist auch wieder ein ganz klares Sicherheitsinteresse. Und hieran muss man halt sehen, letzten Endes. Und ja, es ist traurig und es ist problematisch. Sicherheit kommt immer vor den Menschen in der internationalen Politik. Und auch dafür sehe ich auch ein bisschen die Piraten, eventuell da ein bisschen was aufzubrechen. Und auch die Vereinten Nationen machen da schon einiges richtig. Aber die werden ja immer wieder blockiert vom Sicherheitsrat, meiner Ansicht nach. Die Generalversammlung macht teilweise interessante Dinge. Auch nicht immer, aber oftmals. Und dieser Gegensatz wird schwer zu lösen sein. Aber es ist wichtig, dass darauf hingewiesen wird, was da los ist. Jo, dankeschön. Ich habe im Pad jetzt noch Fragen zu stehen. Die eine erachte ich persönlich als bereits beantwortet, nämlich unter welchem Kommando würde PESCO stehen und vor allem Beziehung zur NATO. Das, denke ich, haben wir bereits beantwortet, oder? Tatsächlich ist es noch gar nicht so raus, weil PESCO ist ja nicht eine Armee, sondern PESCO ist ja, wie gesagt, ein Projekt zur Zusammenarbeit. Letzten Endes steht das dann halt unter dem gemeinsamen Kommando. Es gibt da verschiedene Ideen, die innerhalb von PESCO verwirklicht werden sollen. Welche genau? Wie gesagt, ist noch nicht klar. Unter anderem gibt es auch die Idee, dass man regionale Einsatzgruppen macht. Also nochmal welche. Es gibt ja auch noch das deutsch-niederländische Korps und das deutsch-französische und was es da alles gibt. Und da gibt es jetzt nochmal neue Ideen, dass man halt irgendwie die Osteuropäer zusammenlegt, dass man irgendwie Deutschland, Frankreich und Polen irgendwie zusammenlegt oder so. Und also da gibt's verschiedene Ideen und das ist dann, sag ich mal, muss dann noch geguckt werden, unter wessen Kommando das steht, aber vom Fall zu Fall wird das halt dann, sag ich mal, unter den beteiligten Einzelländern ausgeknobelt werden. Aber dass es jetzt wirklich dieses europäische Korps gibt, wo die Kommission sagt, ihr geht dahin, das kann man bestenfalls mit den Battlegroups machen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht gleichwertig mit den nationalen Armeen. Und das wird noch ein sehr, sehr langer Weg. Und das ist auch gut so, dass das noch ein langer Weg ist, tatsächlich, bis da die Nationen bereit sind, halt auf ihre eigenen Armeen zu verzichten. Ich meine, da ist ja auch die Philosophie des militärischen Eingreifens echt unterschiedlich. Das sieht man wunderschön in Frankreich, bei Frankreich. Wenn in Afrika was los ist, dann kann man sicher sein, dass die Franzosen halt Hurra sagen und Armee rüberschicken und dann erst gucken, was los ist. Und die Deutschen, die halt tatsächlich historisch eigentlich eher immer noch sagen, oh, Militär muss das sein, können wir nicht erstmal schauen, ob wir das diplomatisch lösen können und können wir vielleicht nicht erstmal irgendwie einen Aufbaukorps rüberschicken. Und Entwicklungspolitik ist ganz toll, also Entwicklungszusammenarbeit. Also das sind auch zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, wie man mit Krisen in anderen Ländern umgehen kann, die halt irgendwie die Europäische Union betreffen. Und auch das muss jetzt, sag ich mal, zusammenwachsen in den nächsten Jahren. Okay, danke schön. So, jetzt ist Herr Ender-Taste erstmal abgezwitschert. Das ist nicht schön, aber egal. Ich habe ja noch eine Frage im Pad zu stehen. Wie sieht es mit der Solidaritätsklausel aus? Ist Deutschland angehalten, zum Beispiel mit Frankreich in den Krieg zu ziehen, um Uranerze für die Atomkraftwerke zu fördern? Das ist jetzt ein bisschen schräg formuliert, aber du wirst verstehen, was gemeint ist. Tatsächlich ist das, spricht das halt eine Form der Geopolitik an. Das ist tatsächlich eine der interessantesten und für uns interessantesten Fragen. Europa ist ein relativ großer und sehr mächtiger Machtblock. Wenn man das, sag ich mal, vom Standpunkt und wissenschaftlichen Standpunkt der internationalen Beziehungen aussieht, ist das eine der größten, also eine Großmacht, eine der mächtigsten Mächte der Welt, wenn sie sich ein bisschen einiger werden, was sie im Außenpolitik machen wollen. Geopolitik als Bereich geht ja darum, wie, sag ich mal, Regionen und die Umgebung davon und die geografischen Umstände, sag ich mal, auf Politik sich auswirken. Und dazu zählt zum Beispiel die Ressourcenverteilung auf der Welt und Ressourcensicherheit. Die Frage geht halt in die Richtung, dass viele Nationen, die für ihre Ressourcensicherheit, sag ich mal, in aller Welt noch Geschäfte machen müssen, um sich Ressourcen zu sichern. Ich meine, wir kennen das ja alle mit den Vereinigten Staaten, vor allem so in den 70er und 80er Jahren und dem Nahen Osten und dem Erdöl und so. Dass wie halt Staaten sich halt verhalten, wenn es darum geht, ihre Ressourcen zu sichern. Und im Fall von dieser Frage geht es halt darum, ob wir, sag ich mal, also Frankreich ist ja ein sehr großer Atomfreund, Deutschland ist ja eher ein Atomgegner mittlerweile aufgrund der Geschehnisse in Fukushima 2011. Und Frankreich braucht halt wirklich noch relativ viel Uran. Und die Frage geht jetzt in die Richtung, ob wir sozusagen mit unserem Militär dazu nutzen würden, diese Ressourcen sicherzustellen. Persönlich glaube ich, dass das noch keine Gefahr ist. Also, wie man das Thema jetzt angeht, ist das derzeit einfach noch überhaupt nicht möglich. Auch mit PESCO wird zwar vieles in der Logistik, in der Produktion und auch tatsächlich das wird dann zusammengelegt und vereinfacht, aber dann haben wir immer noch nicht diese Kampfgruppen, die dann halt ins Ausland gehen können, bis auf diese Battlegroups oder diese neuen Gruppen, die dann eventuell geschaffen werden. Aber die werden nicht von Frankreich allein dann ausgeschickt, sondern eher von den, wie gesagt, von den gemeinsamen Kommandos. Und die müssen, zumindest in meiner Welt, müssen die auf jeden Fall politisch legitimiert werden. Und auch in der EU-Welt ist das so. Das heißt, da muss das Parlament und oder die Kommission dann ihr Okay dazu geben. Und das, denke ich, ist wie in Deutschland zumindest eine gewisse Hürde, an der sowas scheitern kann, gerade wenn es um nationale Alleingänge gehen würde. Und worauf man sich meiner Ansicht nach verlassen kann, auch wenn Deutschland mittlerweile, was Auslandseinsätze angeht, wesentlich unternehmungsfreudiger ist als noch vor 30 Jahren, ist es so, dass Deutschlands schärfstes Schwert ist die Diplomatie und die Entwicklungszusammenarbeit. Da stecken die viel rein und sollten meiner Ansicht nach noch viel mehr reinstecken und sparen sich in der Regel teure Militäraktionen. Und diejenigen, die sie als Militäraktion wo sich beteiligen, kann man meistens sehr klar auf gewisse politische Interessen zurückführen, die sie damit erreichen wollen. In der Regel geht es darum, dass sie halt praktisch mit am Tisch sitzen wollen, wenn es um diverse Entscheidungen geht. Teilweise auch Ressourcenentscheidungen. Aber gerade die Deutschen machen das auf eine, also ich sage jetzt mal nicht so imperiale Art, wie jetzt, sage ich mal, wie die Frage halt andeutet. Ich glaube, dass tatsächlich die Bundesrepublik sich gegen so Vorgehen stellen würde, weil sie es viel billiger und einfacher mit Diplomatie in der Regel bisher hinkriegen können. Da müssen sie nicht den amerikanischen Weg gehen. Die Chinesen kriegen das ja auch irgendwie hin. Und demzufolge würde ich zusammenfassend sagen, nee, ich halte das nicht für möglich und nicht für machbar, dass, falls so eine Situation entstehen sollte, dass die Bundesrepublik daran mitzieht. Tatsächlich glaube ich sogar, dass es die europäischen Strukturen eher dabei helfen könnten, so eine Situation zu verhindern und dass eher auch europäisch über die Diplomatie oder relativ über Außenhandelspolitik und notfalls mit Entwicklungszusammenarbeit zu realisieren. Ja, dankeschön. Dann habe ich nochmal Ender-Taste am Mikro. Ja, das war jetzt schön, wie du das beschrieben hast. Trotzdem sehe ich aber, dass genau solche Mechanismen bereits laufen. Man hat es gesehen mit Afghanistan, Amerika bombt ein Land zugrunde und wenn die fertig sind, dann kommen die Deutschen, um den Rest zu machen. Mit Irak war es selber geplant, da hat halt Schröder nicht mitgemacht. In Mali, du hast es schon angesprochen, war es ja auch so. Frankreich führt mal eben einen Privatkrieg und wenn die Franzosen mit Krieg fertig sind, dann sollen die Deutschen kommen und den Rest übernehmen. Und ich sehe das, wenn das so kommt, wie es oftmals besprochen wird, dass wir so eine gemeinsame Armee haben, dann sehe ich das immer mehr kommen, dass halt der französische Präsident beschließt, die deutschen Soldaten gehen jetzt in Krieg und dann haben die in Krieg zu gehen und fertig ist. Ich sehe das sehr problematisch, was da auf uns zukommt. Ich sehe es genau andersrum, weil das war das, was ich andeuten wollte mit den verschiedenen Philosophien des Kriegführens oder des Militäreinsatzes. Wenn, solange Frankreich halt noch alleine das machen kann, und wie gesagt, die haben halt einfach Bock, also es ist vereinfacht gesagt, das ist ihre Tradition. Ich meine, du weißt ja, Nordafrika, viele französische ehemalige Kolonien, da fühlt man sich irgendwie verantwortlich, da ist irgendwie Krise und dann kommt der ehemalige Kolonialherr und macht da seinen Krieg, weil halt. Und das soll ja dann quasi in Zukunft viel, viel schwieriger werden, weil diese nationalen Alleingänge verhindert werden sollen. Die sollen ja praktisch unter europäisches Interesse gestellt werden. Und ganz ehrlich, wenn Frankreich halt den Kolonialherr spielen will und Polen denkt sich halt, what the fuck? Oder noch eher Deutschland als sag ich mal, größtes Land in Europa denkt sich, nee, Freunde, so nicht. Dann wird das, wenn eines Tages die Armeen zusammengelegt werden könnten, also das ist ja alles Zukunftsmusik, dann wird das für Frankreich eher schwieriger, diese Alleingänge zu machen. Also da sehe ich halt einfach wirklich die Hoffnung, dass, ich sehe ja schon das Wort Parlamentsvorbehalt im Pad, dass, und das muss, dass, wenn sowas passiert in Europa, dass es irgendwann gemeinsam, also abseits der Battlegroups, gemeinsame Armeen gibt, die praktisch die nationalen Streitkräfte gänzlich ersetzen, wobei das, huiuiui, das ist wirklich ein ganz großer Fisch und das ist sehr, sehr ferne Zukunft. Aber dann wird es ja schwieriger. Ein Parlamentsvorbehalt muss dann sein vom Europäischen Parlament und da sitzen dann halt einfach noch 28 oder 27 oder plus x andere Vertreter von Staaten drin, die dann halt sagen, habt ihr einen Vogel? Also das ist, also da habe ich eher die Hoffnung, dass es eher besser wird, weil eben diese nationalen Alleingänge, wie zum Beispiel für die USA ja auch berühmt sind, einfach viel, viel schwieriger werden. Und dann verstehe ich das auch richtig, dass es bislang noch nicht geplant ist, die Armeen zusammenzulegen, beziehungsweise so zu spezialisieren. Es wird ja immer wieder angesprochen, die Deutschen wollen sich da besonders in Sachen Lazarette hervortun und wollen dann in so einer gemeinsamen Armee quasi den Sandbereich mehr oder weniger komplett stellen. Ich kann mir vorstellen, Frankreich und Holland und ähnliche, die wollen dann Marine stellen oder Italien im Mittelmeer, Polen in der Ostsee, dass dann quasi jeder so sein Spezialgebiet hat, dass Deutschland vielleicht sogar seine Marine abschaffen könnte oder würde. Soweit gehen die Planungen also noch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Also Deutschland hat halt, also die Bundesrepublik hat ja den Vorschlag gemacht, ein europäisches Sanitätskorps, wie du ja gesagt hast, irgendwie zu gründen, gemeinsames. Aber tatsächlich sollte es irgendwann eine europäische Marine geben. Also der Schritt, der jetzt mit PESCO gemacht wird, ist schon ein großer. Aber es ist jetzt vor allem erstmal, es geht hier erstmal um Effizienz. Es geht, wie gesagt, um Synergien. Und darum halt Kosten zu sparen und die Armee einfach effizienter zu gestalten. Der Rest ist dann schon wieder mit gemeinsamer Jesus schon wieder Zukunft. Aber wenn es irgendwann in einer Zukunft, auf die dann einige hoffen, eine europäische Marine geben sollte, dann ist es halt immer noch eine gemeinsame Armee. Da wird Deutschland auch Geld für bezahlen, um diese Schiffe zu kaufen. Deutschland wird Soldaten stellen, um diese zu bemannen. Weil diese eine nationale oder regionale, wenn man das auch mal dann sehen will, Spezialisierung von Einzelnen halte ich auch eher für schwer machbar. Das heißt, man schafft halt eher einen gemeinsamen Pool, aus dem dann halt sich, sage ich mal, alle gemeinsam bedienen können und bedienen sollen, sowohl beim Versorgen mit Ausrüstung als auch beim Personal. Und das, da sieht man halt schon, da möchte man zusammenwachsen und man möchte halt dann militärisch einfach sehen, wir sind Europa. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Richtung, in die das gehen soll. Und also von daher, von Spezialisierung nach Ländern oder so, das sehe ich nicht. Ja, dankeschön. Dann habe ich jetzt erstmal Bastian und GK, weil Benjamin war schon dran. Wer von euch beiden war zuerst? Ich kann ja mal den Anfang machen, bin ich zu verstehen. Aber ja. Ich habe nämlich ein neues Headset, insofern, zumindest zum Ausprobieren, egal. Also mal vorweggeschickt, also ich fand die Idee damals, als ich das erste Mal da was davon gehört habe, so vor 20 Jahren muss das gewesen sein, immer eine fantastische Idee. Ich war hättest mich damals gefragt, immer ein großer Verfechter davon, die Nationalstaatlichkeit aufzugeben zugunsten einer europäischen Vereinigung, eben ganz im Sinne einer amerikanischen Vereinigung, die es ja auch mal gegeben hatte oder immer noch gibt. Und hätte man mich vor 20 Jahren gefragt, hätte ich auch gesagt, ja, ich bin auch ganz knallhart dafür, eine gemeinsame Armee zu schaffen, eben im Sinne von einem gemeinsamen Europa. Inzwischen bin ich gereifter, ich bin 20 Jahre älter geworden und ich muss mal sagen, also oder mal andersrum, was ist eigentlich aus dieser Vereinigung der gemeinsamen Zusammenarbeit der Polizei geworden? Das war vor 10, 15 Jahren, glaube ich, mal der Fall oder weit im Gespräch gewesen. Soll man das machen, gemeinsames Register anzulegen? Was ist daraus geworden? Was ist von dieser Effizientisierung übrig geblieben? In dem Zusammenhang kann man ja auch fragen, was mit diesem ganzen Effizienzgelabere, und das ist für mich das, worum es hier angeblich gehen soll, was ist daraus geworden in den einzelnen Firmen? Es gibt ja auch Firmen, in denen immer von Effizienz geredet wird, dann schafft man die Effizienz und dann kommen die Heuschrecken, machen alles einmal Platz, ziehen die Gelder raus und sagen hinterher, so jetzt seid ihr effizient. Die Firmen sind dann halb tot, mausern sich wieder und arbeiten genauso weiter, wie bevor die Heuschrecken halt gekommen sind. Und sowas Ähnliches passiert hier offensichtlich auch. Man redet davon, dass man angeblich eine Effizienz einführen will. Aber ich glaube eben nicht, dass es um diese Effizienz geht, sondern ich glaube auch nicht, dass es um sowas gibt, wie Frobas sich das so schön vorstellt, dass es so eine sowas Niedliches wie die Franzosen lieben ihre Nation und dann eben auch das Militär oder ganz besonders stark die Briten, dass die eben auch eine große nationale Identität eben auch mit dem Militär hätten. Ich glaube nicht, dass es genau darum gehen täte, weil dann hätte man ja sowas wie einen europäischen Gedanken. Dieser europäische Gedanke, der herrscht aber, wie Bastian ja auch schon geschrieben hat, hier im Mumble-Pad steht, im Mumble-Chat steht das mit drin, dass es da nie um Demokratie und Menschenrechte geht, sondern ich glaube, es geht hier ganz knallhart um irgendwelche wirtschaftliche Interessen und eben nicht um dieses Ganze. Also es geht auch nicht um eine Effizientisierung, es geht nicht um die Nationen aufzulösen oder anderen zu verhindern, Deutschland in dem Fall zu verhindern, militärisch stark zu sein. Das ist alles, das ist Fake. Das ist also wirklich blödestes. Weiß ich nicht. Also ich glaube das einfach nicht. Es geht um wirtschaftliche Dinge und es geht auch nicht darum, diese wirtschaftlichen Dinge erst überhaupt herzustellen, denn die fliegen tagtäglich. Die letzten, ich weiß nicht, 3-4 Wochen oder so, ist hier eine Antonov 12 oder Antonov 24 oder so, ist hier über meinen Kopf rüber geflogen. Morgens hin, abends die andere zurück. Morgens hin, die andere wieder zurück. Und die haben da schwere Sachen hin und her getragen. Die haben da nicht einfach irgendwelchen Pillepalle wie große Tierherden oder was weiß ich was hin und her transferiert, sondern die haben da andere Dinge hin und her transportiert. Die kommen von Cherou in Frankreich und fliegen nach unaussprechlicher Name in der Nähe von Litauen, Lettland, irgendwo da oben jedenfalls in der Ecke. Und diese Transporte, die laufen. Das ist kein großes Geheimnis, beziehungsweise es ist nichts, was einem großartig verborgen bleiben könnte. Das geht hier um eine Herstellung von gesetzlichen Regelungen, um das noch mehr zu vereinfachen. Aber es geht nicht darum, um eine Effizienz einzuführen. Und es geht nie um Menschenrechte. Und dennoch ein Satz zu dem, oder mehrere Sätze vielleicht zu dem Thema, wie die Piraten sich dazu stellen. Ich teile das mit Phobos nicht. Also werden wir gerne mal an einem Kneipentisch irgendwo in Berlin wahrscheinlicher, diese Diskussion zu führen. Aber ich teile das nicht, dass wir uns hinstellen und sagen, wir Piraten sind, oder andersrum, ich bin Pazifist, vielleicht reicht das, oder eher Pazifist als für irgendein Militär. Ich glaube nicht, dass man Konflikte lösen kann, indem man ein Militär aufbaut. Ich glaube auch nicht, dass es, dass wir mit da auf der Linie sein sollten oder Stellung beziehen sollten, großartig zu, wir sind dafür, militärisch gegen Flüchtlinge vorzugehen. Ich gebe Phobos recht, das ist so, dass das Gaddafi-Regime aufgelöst wurde und die Flüchtlingskrise in Deutschland, die stehen in einem engen Zusammenhang. Das ist richtig. Das ist mehr oder weniger gewollt. Der Sinn, der erschließt sich nicht. Das werden wir vielleicht in 100 Jahren erfahren, wenn wir da noch leben. Aber ich glaube nicht, dass wir uns hinstellen sollten mit dem Programm, was wir haben, und sagen, wir sind für ein Militär, damit wir die Flüchtlingskrise in den Griff kriegen. Das ist irgendwie, Also da wird mir ganz anders dabei, bei solchen Worten. Ich denke auch nicht, dass das jetzt tatsächlich die Aussage war. Ich unterbreche dich, ich bin auch nahezu fertig. Also, ja, aber ich unterbreche dich sehr ungern, also, aber es wird jetzt ein bisschen lang. Ne? Letzten Satz. Da können aber andere länger reden, also da darf ich auch mal was sagen, also ehrlich mal. Ich ziehe mich zurück, ist okay, alles gut. Nee, also ja. Ich fand es jetzt schon sehr interessant, weil das ist ja genau die Diskussion, die ich führen möchte. Tatsächlich hast du mich missverstanden, wenn du sagst, dass ich das befürworte. Ja, das Gegenteil. Ich bin zwar alles andere, naja, so ist das auch nicht richtig. Also ich bin kein Pazifist wie du. Ich sehe mich als Realpolitiker, das ist das Schimpfwort dafür sozusagen. Ich habe eine andere Herangehensweise. Ich bin einer von den Leuten, die sagen, wer Frieden will, rüstet zum Krieg und so, bla bla bla. Aber ich bin kein Kriegslüsterner oder Kriegstreiber, ich habe keinen Bock auf Krieg. Ich finde es sehr angenehm, dass ich in einem Land groß geworden bin, in dem ich nicht dienen musste und was ich auch nicht getan habe. Ich habe verweigert, und zwar aus Überzeugung. Und ich bin froh, in einem friedlichen Land groß geworden zu sein, aber meine Herangehensweise an Politik sagt, das ist leider notwendig, ein Militär zu haben. So. Dann zu diesem politischen Thema. Ich bin nicht ganz und gar nicht der Meinung, dass wir ein europäisches Militär brauchen, Flüchtlinge aufzuhalten. Ich bin persönlich, das war ein großer Freund davon, was Deutschland so im November 2000 oder also im Ende 2015 mit den Flüchtlingen gemacht hat. Diese positive Hinwendung zu den Flüchtlingen hat sagen, ihr seid auf der Flucht, kommt rein. Das war ein schönes Signal, dass das irgendwie alles nicht so einfach ist, geschenkt. Dass es negative Auswirkungen bei manchen Menschen hat, geschenkt. Aber es war ein menschenwürdiges Signal. Das hat mir sehr gefallen. Nur allein das Signal. Ich bin, und was du sagst über die Ziele und des Militärs oder dieser PESCO und der wirtschaftliche Aspekt dieser europäischen Militärunion. Geschenkt, dass ich bin völlig deiner Meinung in diesem Punkt. Ja, dieses Militär oder diese Militärunion wird dazu genutzt werden, dass europäische Kunden bei europäischen Konzernen Arbeitsplätze dadurch sichern, dass sie dort Waffen kaufen. Und diese Waffen werden dann schön, wie du sagst, dann an die in die baltische Staaten verschifft, um dort sich von den Russen auslachen zu lassen. Das ist alles richtig. Und das kann man super kritisch sehen und sollte man auch kritisch sehen, muss man auch kritisch sehen. Dennoch kann es halt einen anderen Effekt haben, weil ganz viele haben nämlich jetzt auch gesagt, endlich mal wieder ein Wir-Gedanke in Europa. Endlich in dieser Zeiten der Krise ein gemeinsames Projekt. Es kann auch Synergieeffekte für die politische Ebene der Union haben, weil ich bin auch der Meinung, dass die Europäische Union ist, egal wie es geplant war, egal wie sie derzeit läuft, immer noch ein Friedensprojekt ist. Und das gilt es zu stärken. Und ja, ich führe diese Diskussion hier gerade, weil ich auch das mit einem Fragezeichen sehen möchte. Ich sehe meine Aufgabe hier als Berater, also ich versuche so ein bisschen Fakten in die Partei reinzuschießen und dann eine Diskussion auszulösen, um zu gucken, wie die Piraten, oder also ich stelle ja nicht die Meinung der Partei dar. Oder ich stelle, beziehungsweise dieser Punkt, den wir hier behandeln, der ist ja nicht im Programm, also die Militärunion. Ich möchte gerne, dass wir in der Partei darüber reden, wie wir uns dazu stellen und dass wir das auch kritisch sehen. Ich möchte das auch hören, wenn jemand das ganz und gar anders sieht. Und ich finde deinen Beitrag sehr, sehr wichtig, weil ich ihn in weiten Teilen genauso sehe. Es gibt noch auch andere Aspekte und manchmal möchte ich es auch gerne auf eine optimistische Art und Weise sehen. Aber du hast recht. Das sind Waffen, da werden Waffengeschäfte, Rüstungsgeschäfte getätigt. Es geht um Arbeitsplätze, damit ist ja fast jede Nation erpressbar. Und da wird eine ganze Menge hinter den Kulissen laufen. Richtig, geschenkt. Aber es hat eben auch eine politische Seite. Und es hat sogar eine gesellschaftliche Seite, die man auch nicht ignorieren sollte, selbst wenn man halt, sag ich mal, diesem gesamten Konzept zu Recht kritisch gegenübersteht. Dankeschön. Giga, ich wollte dich auch nicht so richtig abwürgen, nur es wurde tatsächlich ein bisschen lang. Den Beitrag fand ich ebenfalls sehr gut und sehr wichtig. Bastian? Ich hoffe, ich kriege nicht auch eine Rüge. Guten Abend allerseits. Schönen Dank erstmal für das Eingangsreferat, lieber Björn. Aber so ganz gefallen hat mir die, sagen wir mal so, der Subtext nicht. Klingt mir so nach Gladio gibt's nicht oder gab es nie. Ich stelle jetzt mal deswegen konkret 4 Fragen. Vielleicht kannst du die auch behalten im Kopf, sodass du sie beantworten kannst aus deiner Sicht. Ist es nicht so, dass Europa gerade den Weg, den damals die USA vom Ersten Weltkrieg hatten, also ausschließlich wirtschaftliche Interessen zu vertreten und militärische Konflikte zu vermeiden, aufgibt? 2. Frage. Bedeutet PESCO nicht letztendlich auch die eigene, also die nationale Armee unter ein gemeinsames EU-Kommando zu stellen und zum Beispiel die parlamentarischen Vorbehalte abzuschaffen? 3. Frage. Ist es realistisch, angesichts der weltweiten Flüchtlings- und Konfliktentwicklung davon auszugehen, dass wir dann keine EU-Armee einsetzen, um uns vor diesen Konflikten und Flüchtlingsbewegungen zu schützen, in Anführungsstrichelchen, weil die Flüchtlingsbewegung, das kann man sich ja jetzt schon angesichts der Wasserressourcen ausrechnen. Und 4. Stimmt es, dass bereits geplant ist, die Verteidigungshaushalte in einen EU-Topf zu werfen? Danke für die Antworten. Also fangen wir hinten an. Tatsächlich glaube ich, dürfte es mir ein bisschen schwerfallen, mir alle zu behalten. Ich hoffe, du hilfst mir dann einfach nochmal. Derzeit ist noch kein gemeinsamer Verteidigungshaushalt exakt geplant. PESCO bekommt einen eigenen, der mit 5 Milliarden Euro gefüllt sein wird. Und davon müssen sie sich jetzt halt erstmal bedienen. Das Ziel ist, zumindest das ist das ideelle Ziel, das Ziel ist halt erstmal in dieses Konzept PESCO hinein zu investieren und dann am Ende sozusagen die Kosten senken zu können. Natürlich ist das aus der Sicht, die halt auch Geka angemerkt hat, alles so ein bisschen mit einem Fragezeichen zu versehen. Wir müssen jetzt auch erstmal gucken, was bis Dezember dann rauskommt. Also welche Projekte dann gezielt umgesetzt werden sollen. Und letzten Endes, ob das eventuell, wie auch diese, lustigerweise auch ein gutes Beispiel, GK, die gemeinsame Polizeizusammenarbeit, ob es denselben Weg am Ende einfach geht. Am Ende wird auf jeden Fall sehr viel Geld verbrannt werden auf dem Weg dahin. Gerade weil die europäischen Projekte eben auch, wie so viele Großbauprojekte in Deutschland, den Drall haben, wesentlich teurer zu werden als geplant. Also man kann sich schon wirklich die Frage stellen, ob das halt ein Investitionsprojekt letzten Endes für deutsche Rüstungsindustrien sind. Das muss man aber eigentlich dauernd ein paar fast jedem europäischen Projekt denken. Aber ein gemeinsamen, allgemeinen EU-weiten Verteidigungshaushalt ist ein, ich sage jetzt mal, ein Fernziel und ist, wenn du ein ermächtigtes EU-Parlament hättest, das dann letzten Endes auch mit einer europäischen Regierung zusammenarbeitet, die alle schon gewählt sind, dann könnte man da auch darüber nachdenken. Also wenn halt das Europäische Parlament praktisch die Finanz, die komplette Fiskalverantwortung hätte, und dann könnte man darüber nachdenken, aber derzeit halte ich das noch eher für problematisch, das Thema. Ich sehe jetzt die Fragen im Pad. Ja, mit der Flüchtlings- und Konfliktentwicklung. Ich halte das alles andere als unrealistisch, dass hier eine EU-Armee dazu eingesetzt werden würde, Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Aber ich denke, dass die Europäer es viel geschickter machen, nämlich wie sie es derzeit versuchen, dann weiter Vasallenstaaten dafür bezahlen, um es mal ganz klar zu sagen, die ihnen die Flüchtlinge vom Hals halten. Das wird seit Jahrzehnten gemacht, es ist nur vor 2015 niemandem aufgefallen, weil keine hier waren. Das ist menschenverachtend und das funktioniert auch so. Also das ist halt die Welt, in der wir leben. Solange es halt nicht auf dem Bildschirm genau auf der Haustür passiert, interessiert es halt keine Sau. Und ja, du hast recht, die Problematiken mit der weltweiten Migration, gerade unter dem Aspekt der Klimaerwärmung, wird viel, viel stärker werden und das wird auch militärische beziehungsweise gewalttätige Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Ich meine, nur mal als Beispiel, Bangladesch liegt relativ Es ist relativ ein relativ niedriges Land. Das ist wahrscheinlich neben einigen Inseln die erste größere Festlandssektion, von der wir uns halt verabschieden dürfen bis 2090 als 2100. Dann werden davon ungefähr 500 Millionen Menschen betroffen sein, also in der ganzen Region mit höheren Wasserständen, und die werden dann anfangen zu migrieren. Das ist wie Völkerwanderung 376, nur in groß. Hui. Also da werden gewalttätige Auseinandersetzungen so oder so folgen. Aber das ist tatsächlich ein Szenario, das kann man realistisch, darauf kann man sich realistisch nicht vorbereiten, weil das ist politisch gesehen meines Erachtens so ein bisschen wie Weltuntergang. Was willst du denn da machen? Ich meine, man kann sich höchstens halt realistisch damit beschäftigen, und das ist auch etwas, wo ich unsere Aufgabe so ein bisschen sehe und sagen, okay, Freunde, wir haben bis 2050 mit so und so viel Flüchtlingen zu rechnen, bis 2100 mit so und so viel Flüchtlingen. Wie gehen wir damit um? Kriegen wir die verteilt? Kriegen wir die aufgefangen? Das ist aber wieder ein Punkt, wo wir auch wieder größer denken müssen, nämlich die EU im Rahmen der weltweiten internationalen Gemeinschaft. Und das ist etwas, das sich in den letzten 50 Jahren massiv verändert hat. Die Welt begreift langsam, dass viele Probleme dann doch globale sind. Ich meine, ich finde es entlarvend, dass halt der Klimavertrag von Paris, der effektiv natürlich irgendwie die Schlagkraft von, also keine wirklich relevante Schlagkraft hat, aber es ist ein Zeichen, dass halt die gesamte Welt bis auf die USA darin halt enthalten sind, dass sie halt da mitmachen. Und sich damit schon mal beschäftigen. Wahrscheinlich ist es alles zu spät und viel zu wenig, aber es ist ein Anfang, um damit umzugehen. Es sind Probleme, die global angegangen werden müssen, aber solange das nicht passiert, doch gehe ich davon aus, dass eine EU-Armee dafür eingesetzt wird und Flüchtlinge, wenn es dann halt irgendwann unkontrollierbar wird und selbst von den Vasallenstaaten nicht mehr abgehalten werden kann, halt sie von unseren Grenzen fernzuhalten, weil wenn sie halt nicht ferngehalten werden, dann steigt die eigene Bevölkerung, der eigene Regierung aufs Dach. Und zwar mit Fackeln und Forken. Das ist das, was passieren wird. Das hat man auch in der Geschichte dauernd gesehen, wie sowas funktioniert. Ist nicht schön, ist aber wahrscheinlich die Wahrheit. Dann bedeutet PESCO nicht letztendlich auch eine eigene Armee und eine Gemeinschaftskanone? Nein. PESCO hat noch gar keine Schlagkraft in der Richtung. Es wird wahrscheinlich, wie gesagt, ein mögliches Projekt sind regionale Kampfgruppen, sag ich jetzt mal, oder Einsatzgruppen. Ist noch nicht mal klar, für was die eingesetzt werden sollten. Aber solange es heißt, dass Deutschland das und das Land halt irgendwas zusammen macht, bleibt das unter dem Parlamentsvorbehalt. Die EU, Deutschland wird seine nationale Armee erstmal noch nicht aufgeben. Dafür gibt es noch keine Pläne. Und ich glaube, dass Deutschland an dem Tag seine Armee auflösen und oder in eine europäische Armee überführen wird, indem das Europäische Parlament selbst einen Parlamentsvorbehalt bekommt. Und dann die erste Frage ist, ist das Europa gerade den Weg der USA von dem Ersten Weltkrieg aufgibt, ausschließlich wirtschaftliche Interessen zu vertreten? Puh. Nein. Sehe ich anders. Weil Europa, also die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft, wie du es auch immer nennen willst, bereits anders geplant worden ist. Der wirtschaftliche Aspekt war von Anfang an ein sicherheitspolitischer. Und die Sicherheitspolitik dürfte der wichtigste Punkt in Europa sein. Also politisch gesehen. Das ist das, was alle interessiert. Das ist das, worauf sich alle einigen können, weil alles, was blöd ist, kommt von außerhalb der EU. Und da machen sie ganz viel. Rein wirtschaftliche Interessen, das ist eher so der Nutzfaktor. Aber ganz ehrlich, die wirtschaftlichen Aspekte sind gerade in den Zeiten der EU-Krise jetzt extrem national. Ich meine, wenn du mal nach Frankreich guckst, was da wirtschaftlich los ist, die machen halt, die haben halt, sag ich mal, aus deutscher Sicht haben die immer noch ein Luxusrentensystem. Dafür hat Deutschland halt den Binnenmarkt, also kurz gesagt, Deutschland verarscht alle anderen europäischen Staaten mit seinem Binnenexport und verdient sich daran an den eigenen Nachbarn eine goldene Nase, was immer so das Problem ist mit Deutschland, ihr müsst weniger exportieren. Und die Welt ist letzten Endes eine andere als vor dem Ersten Weltkrieg. Sie ist internationaler, sie ist institutionalisierter, auch innerhalb der EU. Und demzufolge würde ich einfach sagen, es gibt Parallelen zu der Entwicklung der USA in einigen Bereichen, aber auch aus anderen Jahrhunderten. Also wenn man sich halt die 13 Kolonien anguckt und das Zusammenwachsen der Union, dann kann man halt auch sehen, das sind eigentlich kleine Nationen, die wollten eigentlich keinen Zentralstaat. Das ist ja auch heute noch, sage ich mal, das große Thema zwischen den großen Parteien, mehr oder weniger Zentralstaat. Washington war nie so geplant als mächtige über den Dingen schwebende Zentralmacht. Teilweise haben die einzelnen Bundesstaaten immer noch sehr viel Einfluss und Macht. Da sind Ähnlichkeiten zu erkennen, aber ich denke mal, diese Politik der Isolation und der rein wirtschaftlichen Interessen schwierig. Dazu ist eigentlich die EU auch international zu stark eingebunden, als dass man das mit der USA von dem Ersten Weltkrieg meines an sich nach vergleichen könnte. Jo, danke schön. Unsere Stunde ist jetzt gerade mal um. Ich gebe jetzt nochmal dem Benjamin das Wort, weil er am Mikro steht. Und danach ist auch schon wieder Feierabend. Ich hatte mir eigentlich eine ganz, ganz simple Frage notiert, und zwar aus meiner Sicht als Kommunalpolitiker, der in einer Stadt sitzt, die umringt von zwei Kasernen respektive Stützpunkten ist, nämlich Wildflecken und Hammelburg. Und da hatte mich jetzt eigentlich, wir hatten ja vorhin erstmal einfach nur Fragen gestellt, wie das aussehen soll. Da hatte mich so deine Einschätzung interessiert, wie sich so ein Projekt denn auf diese derzeit doch eher zentral verteilten Ausbildungszentren, Kasernen etc. Auswirken könnte, weil das hier bei uns durchaus auch einen wirtschaftlichen Faktor hat, die hier stationierten Soldaten. Das hat man ganz extrem gemerkt, als dann die Amis abgezogen sind. Nur, das ist in Darmstadt auch so. Nur, Darmstadt ist allerdings etwas größer, die haben etwas mehr Möglichkeiten in der Konversion gehabt als wir. Die Diskussion, die jetzt eigentlich eher angefangen hat, das geht jetzt so wirklich ins rein Europäische. Wie soll die Europäische Union später aussehen? Und will ich eigentlich, finde ich eigentlich an der Stelle jetzt nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, diese Diskussion. Sie ist immer richtig, aber hier halt jetzt unbedingt nicht mit der Konzentration auf PESCO nicht unbedingt am angebrachtesten. Ich denke, da diskutieren wir vor allen Dingen über die Entwicklung der europäischen Demokratie. Und das wäre ein gutes Thema für eine eigene BUFO-Sprechstunde. Deswegen stelle ich jetzt doch nur meine ganz normale Frage. Wie schätzt du das ein, die Auswirkungen auf eben Gemeinden, die durchaus das Militär auch als wirtschaftlichen Faktor und als Geldgeber empfinden oder erleben oder gezwungen sind, es so zu erleben? Schöne Frage, danke. Ich denke, das kann ich relativ klar beantworten. Die Bundesrepublik agierte ja durchaus auch als Anwalt der jeweiligen Kommunen. Es ist nicht im Interesse der Bundesrepublik, ich sage jetzt mal wirklich diesen Finanzfaktor Bundeswehr in den Kommunen, zu schwächen, weil sie auch dann weiß, dass sie dass die Kommunen ihr dann aufs der Bundesregierung dann aufs Dach steigen würden. Und zu Recht. Weil letzten Endes ist es halt so, dass gerade in Deutschland die Bundesregierung eine wunderschöne Tradition hat, alles im Sinne der deutschen Arbeitsplätze, also alles unter dem Aspekt der Sicherung deutscher Arbeitsplätze zu betrachten. Und wenn ich mir so die Projekte angucke, die da so im Umfeld gerade aus deutscher Sicht also diese 47 Vorschläge, die es bisher gibt, die bis Dezember dann diskutiert werden sollen, die da so umherschwirren, kann ich eindeutig sagen, das soll weit weniger darum gehen, dass dann Truppenstandorte abgebaut werden. Es soll, wie gesagt, eher gestärkt werden, dass das Geld, also das ist natürlich die ideale Idee, da muss ich wieder jetzt an GKs Beitrag denken, der wirklich gut und wichtig war. Ob das dann alles auch so klappt, wie man das möchte. Letzten Endes, glaube ich, geht es darum, dass man Steuergeld für Unsinn ausgibt. Vereinfacht gesagt. Aber ich glaube, dass halt tatsächlich der Wirtschaftsfaktor Bundeswehr in den Kommunen eher gestärkt werden soll und erhalten werden soll. Ich sehe auch keinen Anlass bei diesen, wie gesagt, existierenden Vorschlägen, damit zu rechnen, dass dann halt wirklich, wirklich Standorte abgebaut werden sollen. Das kann ich allerdings nicht, also ich sehe das nochmal mit einem Klammer auf. Das mag nicht für alle kleineren Standorte gelten, die dann, sag ich mal, aus Gründen der Synergie dann zusammengezogen werden. Aber derzeit, wie gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, welche 10 Projekte dann gewählt werden. Ich gehe davon aus, dass man sich dann eher auf einige größere Projekte konzentriert und dann eben tatsächlich die Standorte erstmal erhalten bleiben werden. Jo, dankeschön. Ja, damit sind wir schon am Ende unserer montäglichen Stunde. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Björn, dafür, dass du da warst heute und auch geduldig noch ein bisschen abgewartet hast ganz am Anfang. Ich will ja, dass das jemand hört. Ja, nicht nur du. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei den Zuhörern und Fragestellern und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Tschüss.